Verschiedene Kreise Südkoreas verehren sehr den Genossen Kim Jong-il. Der pensionierte Professor Kim Jong-guk sagte in einem Seminar der Studenten, dass für die Koreaner der Frühling im Februar von Begeisterung und Glück erfüllt sei, weil am 6. Februar der herausragende Staatsführer Kim Jong-il im heiligen Gebirge der Nation Baekdusan geboren sei. Viele Südkoreaner, wie der Angehörige der Sonnenblumenliga Park Hyun-suk, unterstrichen, dass der Staatsführer Kim Jong-il eine neue Geschichte des ewigen Lebens des Führers geschaffen, mit der beispiellosen Songun-Politik und Songun-Führung, die unbesiegbaren Verteidigungskräfte mit der ideologisch überzeugten und willensstarken Armee als Rückgrat ins Leben gerufen und die höchststabile Einheit auf der Grundlage des revolutionären Soldatengeistes erreicht habe. In Internetmedien wie der Online-Zeitung Surprise erschienen das Sonnenporträt von Kim Jong-il, die Artikel und Beiträge über sein revolutionäres Leben.